beim Kleidchen. Wer dauerhaft belebt, wo ein Mannsmensch dort geht, wann der Früh sich ein Kleid kauft und he besied steht, der wird dort verstohne, wo ich mir dann fehlt, als sie, mal bei Eitens, manche Kleider ranwählt. Ich muss mich durchschämen. Twir mir nicht die Sache durchstohne, wo Fetzer je Unjawau schlag. Von mank all die Frühlied, wo komm ich durch los? Wann mi hier wer tjan, dann wir ich eine Maus. Ich wär utgeratzt, wann sie nicht haut gesagt, du bliffst mi schmack hier und du jäst doch nicht weich. Ehe ich mi ein Kleid käp, paus ich mi dort an, und du jäst mi rot, will du best auch mein Mann. Dort schein so'n zu sein, wer grot Frühmensch ess, doch wo mi dort angreb, dort wisst sie gewiss. Und sie hielt mir im Auge, dort hätt mich nicht vergaut, aus ne Früh mit dem Motbound eher rundum bemaut. Aus dem mit dem Motbound meine Mumpje dort seh, dort in 20 mocht pause, kam eng zu die Fred. So groß sie ich niemals, ich habe auch reich Flucht mir in 18 gekauft, und dort paust mich dann auch. Ich will all was sagen, ich wiss dort doch gut, aus der letzte Mal ein kauft, wie sie lang nicht so groß. Doch hielt ich das Mühl und benau mir ihr Scheit, und ihr Bloher hier bei Eitens wird auch besser vermeid. Der Sturfrüh seht freundlich, als wann er nur struckst. Dann prob mal ein Daun und fäng ut, wo du bruckst. Hier hängt ne Riechscheine, die sind auch nicht dir. Dann tragst die ein Daun und das Winkelchen hier. Sie ward war er friedlich und bekickt sich die dann. Nahm bult ihn vom Schrank und hielt dort eine Sonn. En rodet, en schlanket, en schmacket wie er dort. So'n schönet Sinndorchet hat sie lang nicht gehaut. Sie nahm dort im Winkel und trug sich dort an, en kam bald war rüt und said, kick mal, Johann, bekick die dort gut und sie nicht an der Haus. Auf en Radl je Kleid meine Hoh auch biepaust. Von der Hoh nisch zu sagen, stund ich dort verdutzt und sag, wo sie nu alle Wehe rütbuckst. Dort sind eure Kleid leid verdaut nicht mehr schlank, aber außen sagt Brücke mit Kerbste da mank. Sie dreht sich und duckert und schockelt für mich. Stell dachte ich, ach Mensch, wo bring ich die dort bi? Aus ich all vom Tietje zu viel haut gehaut, seht sie, na dann sei mal, wo sit die dann dort? Haut ich bloß gesagt, passt aus Auntje zu Metz, haut ich ihr den Euer nicht so angehetzt. Aber wie ich verblieft wär, verploppt ich mich der, und je lebst mich dort rüt, passt aus Sodel ab sich. Wat ich durchgesagt haut, dort wisst ich nu all. Sie funk auch furz an mit dem Kota jawohl. Mich deht dort auch leid, und ich brache der auf. Doch halt mi dort nuscht, aus se mi dort ein Gauf. Ich will mi noch holen, doch Kriesel trejaun, drascht lang ab a Flur mit je Scher hinjaraun. Ne Splint nocktje, plasterne, frühes gestalt, haut ich mit geschlappt, aus ich wieder aufgeknallt. Meist dood schämt ich mi, aus von rund am Damm Liedstunde und lachte. Ich kam dort schier am. Los, los wohl ich nu von dort Dings ab a Schot. Doch funk mi nicht tracht, wo ein Mann so'n anfot. Ich bragel de Bein und komm schließlich durch fair und sag, dort ich weich komm und rüt durch der. Wann meine Früh noch einmal Kleider sich schafft, weet ich, dort sie nächst mal nicht mi bei sich haft.